الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alles subkubit Allah dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit in unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, ich möchte heute über ein Thema sprechen, das wir sicherlich sehr oft in unserem Umgang mit anderen Menschen vermissen. Denn wenn wir sehen, dass Menschen miteinander streiten oder Menschen auseinandergehen oder Paare sich scheiden lassen oder andere Sachen passieren, da sehen wir meistens, dass Eigenschaften wie Schroffheit, also ein schroffer Umgang, Härte im Umgang mit dem anderen, Hartnäckigkeit, diese Begriffe und ähnliche Synonyme sind meistens diejenigen Eigenschaften oder verkörpern die Eigenschaften, die die Oberhand gewinnen im Umgang mit anderen Menschen. Und des Öfteren vermisst man den guten Umgang. Den Umgang, den man als barmherzig, mitleidend bezeichnen würde. Den Umgang, den man als gut bezeichnen würde. Umgang, den man bezeichnen würde als einen guten Charakter und so weiter und so fort. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass wir fortsetzen, das, was wir in der letzten Freitagspredigt erwähnt haben. Und so haben wir über die Gnade unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam gesprochen und viele Beispiele versucht aufzuzeigen, in der diese zum Tragen kam und der diese in Erscheinung getreten ist. Und ich denke, wir werden keine bessere Möglichkeit finden, als dass ihr Gläubigen erinnert werdet an euer Vorbild, an diesen Propheten alaihi salatu wasallam. Und deswegen versuchen wir uns von ihm eine Scheibe abzuschneiden und ein paar Begebenheiten zu vergegenwärtigen. Seine Ehefrau berichtet an einem Tag, dass ein paar Beduinen zum Propheten kamen. Und die Beduinen sind allgemein bekannt gewesen für ihre erstens Schroffheit im Umgang mit anderen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie eben auf dem Land leben und auch mit ihrer Unwissenheit. Sind sie für ihre Unwissenheit bekannt, weil sie ja gerade nicht in der Stadt bei den Gelehrten gelebt haben. Sie kamen einmal in die Stadt und fragten die Sahaba, sagt mal, wie ist es eigentlich bei euch? Küsst ihr eure Kinder? Dann sagten die Sahaba, natürlich machen wir das. Dann sagten sie, also wir machen sowas gar nicht. Und anscheinend sahen sie das als eine Form von vielleicht Männlichkeit, eine Form von Härte, eine Form von Vollkommenheit und Stärke. Auf jeden Fall sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was soll ich mit Leuten anstellen, aus deren Herzen Allah die Barmherzigkeit entzogen hat? Der Hadith befindet sich in Sahih Muslim. Der Prophet ﷺ, im Gegensatz zu diesen fragenden Menschen, die natürlich dadurch profitiert haben, das ist ja auch der Punkt. Der Punkt ist nicht, dass wir auf den Fehler gucken, die sie gemacht haben, sondern die Frage ist, was haben sie daraus gemacht? Unser Prophet ﷺ hat ein ganz anderes Verständnis im Umgang mit dieser neu heranwachsenden Generationen gehabt. Er hat sie, die Kinder, getragen. Er hat mit den Kindern gespielt. Er hat mit ihnen Spaß gemacht. Er hat sie auch geküsst. Er hat sie auf seinem Schoß sitzen lassen. Ich meine, stellt euch mal vor, ja, heutzutage findet König oder Kaiser kommt im Fernsehen und trägt ein kleines Kind in seinem Schoß. Die Leute würden verrückt werden. Alle fotografieren das und verbreiten das. Der Prophet a.s., das war für ihn eine Selbstverständlichkeit im Umgang mit den Kindern. In einer Begebenheit hat sogar einmal ein Kind, während es auf seinem Schoß saß, uriniert. Und der Prophet a.s. hat weder sich aufgeregt, noch hat er das Kind hat sich über das Kind nicht aufgeregt und hat auch nicht dem Vater, der das Kind gebracht hat, gesagt, warum nimmst du nicht dein Kind zu dir oder ähnliches, sondern er hat einfach nichts anderes verlangt, außer, dass man ihm Wasser bringt, sodass er das Wasser auf seine Kleider schüttet. Deswegen haben wir aus dem Hadith gelernt, dass Kinder, die noch nicht entwöhnt sind, also Jungs, die noch nicht entwöhnt sind, dass es bei ihnen reicht, einfach Wasser zu kippen auf die entsprechende Stelle. Das war nicht nur außerhalb des Gottesdienstes, sondern auch innerhalb des Gottesdienstes. Unser Prophet a.s. betete einmal und dann, immer wenn er stand, trug er Umama. Umama war seine Enkelin. Sie war nämlich die Tochter von seiner Tochter Zainab, radiallahu anha. Auf jeden Fall, er stand und trug sie im Gebet, und wenn er sich niederwarf, legte er sie auf den Boden. Daraus haben die Gelehrten dann auch nicht nur die Sache mit der Barmherzigkeit entnommen, sondern auch, dass so manche Bewegungen im Gebet unproblematisch sind. Wir lesen sogar in einer noch interessanteren Überlieferung von Shaddad ibn Aus, möge Allah mit ihm zufrieden sein. Dort erbetete einmal der Prophet a.s. Es war das Maghrib oder das Isha-Gebet. Und als er dann in der Niederwerfung war, sagt der Vater von Shaddad ibn Aus, blieb er ungewöhnlich lang in der Niederwerfung. So lange, dass ich meinen Kopf hochhebte und dass ich meinen Kopf erhob und mich fragte, was ist passiert. Und das ist im Gebet, hat er das gemacht, radiallahu anhu. Und dann sah er, dass einer seiner Enkel, Hassan oder Hussein, auf dem Rücken des Propheten war, alayhi salatu wassalam. Und dann hat er einfach wieder weiter Sujud gemacht. Denn warum hat er das gemacht? Er hatte nämlich Angst, dass dem Propheten irgendwas geschehen wäre. Oder er dachte, vielleicht in dem Moment, der Prophet bekommt gerade eine Offenbarung. Als er merkte, dass sein Enkel auf seinem Rücken war, machte er den Sujud weiter. Und später fragten die Sahaba den Propheten, a.s.w. Und er hat dann ihnen klar und deutlich gesagt, also weder ist was passiert, noch habe ich eine Offenbarung bekommen, sondern ich wollte meinen Enkel nicht stören, während er gerade auf meinem Rücken spielte, bis er fertig ist. Denn unser einer würde vielleicht dann langsam hochgehen oder das Kind dann runternehmen, wie auch immer, damit er weiter betet. Aber das hat der Prophet a.s.w. nicht gemacht, obwohl er den Leuten vorbetet. Und das ist auch wirklich bemerkenswert, a.s.w. Deswegen ist er für uns ein Vorbild, das wirklich schwer nachzuahmen ist. Der Prophet a.s.w. hat einmal Worte an die Sahaba gerichtet, die sie in starke Bedrängnis gebracht haben. Er hat also an sie Worte gerichtet in Bezug auf die Frauen und in Bezug auf Waisenkinder, sodass die Leute, also was heißt ein Bedrängnis, das heißt, man bekommt Angst, ob man denen nicht vielleicht gerade irgendwie Unrecht tut. Wenn jemand auf dich einredet und dir sagt, wie wichtig deine Ehefrau für dich ist und wie wichtig diese Waisenkinder sind und wie du dich um diese kümmern musst und wie gefährlich, natürlich bekommst du auch große Belohnung, wenn du es richtig machst, aber wie gefährlich ist, das zu vernachlässigen, dann der gläubige Mensch zittert und bekommt Angst, weil er sich fragt, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg oder bin ich eher vielleicht auf dem Weg, auf dem Allah subhanahu wa ta'ala mit mir nicht zufrieden ist. Er sagte sogar selbst, a.s.w., manchmal beginne ich ein Gebet, habe vor, eine lange Sura zu lesen. Mitten im Gebet höre ich aber das Geschrei und das Weinen eines kleinen Kindes. Daraufhin kürze ich mein Gebet. Und das Interessante ist jetzt, also warum kürzt er sein Gebet? Er hat nicht gesagt, er kürzt sein Gebet, weil dem Kind vielleicht was passiert ist oder weil vielleicht das Kind durstig ist oder hungrig ist, sondern er hat die Begründung auf die Mutter geschoben und hat gesagt, aufgrund dessen, was die Mutter ihrem Kind gegenüber empfinden muss. Und deswegen, es kann nämlich sein, dass dem Kind gar nichts fehlt. Kann sein, dass das Kind randvoll satt ist und auch gesund ist. Aber es geht einfach um die Barmherzigkeit nicht nur den Kindern gegenüber, sondern auch den Menschen gegenüber, die Sorgen haben um irgendetwas. Wie dem auch sei, meine lieben Geschwister, die Barmherzigkeit des Propheten a.s.w. Umfasste nicht nur die Menschen, sondern sie umfasste sogar die Tiere. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung, wer eine Mutter von ihren Kindern trennt, den wird Allah am Tag der Auferstehung auch von seinen Lieblingen trennen. Das sagte er in Bezug auf Menschen, aber das gilt sogar in Bezug auf Tiere, wie wir jetzt sehen werden in einer Überlieferung. Und zwar sagte Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, als wir einmal auf einer Reise waren, ging der Prophet a.s.w. weg, um sein Geschäft zu verrichten. Da sahen wir einen kleinen Vogel mit seinen zwei, also es war eine Vogelmutter, mit ihren zwei kleinen Küken. Und wir nahmen ihre Küken weg. als der Prophet zurückkam, sah er, wie die Mutter ihre Flügel flatterte. Dann sagte der Prophet, wer hat diese Mutter wegen ihrer Kinder in ein Leiden gestürzt? Und als er gemerkt hatte, was geschehen war, anscheinend haben sie mit den Tieren einfach nur gespielt, da hat er gesagt, gebt ihr ihre beiden kleinen Kinder wieder zurück. Und als er einmal sah, wie ein ganzes Ameisendorf niedergebrannt wurde, hat er sallallahu alaihi wasallam gesagt, mit dem Feuer darf nur der Herr des Feuers strafen. Und als er einmal ein Kamel sah, das laut Hadith wortwörtlich heißt es, sein Rücken klebte schon an seinem Bauch. Das heißt, der Abstand zwischen Rücken und Bauch war so gering, weil er so dünn war, dass es praktisch schon fast eine Ebene wurde, Gott bewahre. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nehmt euch vor Allah in Acht aufgrund dieser Tiere, die nicht reden können. Wenn ihr sie reiten wollt, dann reitet auf ihnen, wenn sie gesund sind. Und wenn ihr sie essen wollt, dann esst sie, wenn sie gesund sind. Und er sagte sogar, sallallahu alaihi wasallam, wehe euch davor, aus den Rücken der Tiere Kanzeln zu machen. Denn dafür sind sie nicht gedacht. Meine lieben Geschwister, der Prophet alaihi salatu wasalam, seine Barmherzigkeit zeigte sich nicht nur den Tieren gegenüber, nach den Menschen, sondern auch dem für uns leblosen Materialien. Denn als er alaihi salatu wasalam, als man für ihn eine, also er hatte zu Beginn der Zeit in Medina, hatte er in einer Moschee gepredigt und sich dabei auf einen Palmast gestützt. Und dann hat man ihm vorgeschlagen, eine Kanzel zu errichten mit 3 Stufen. Und als er zugestimmte und man ihm die Kanzel errichtete und er sie bestieg, hörte man ein Weinen. Und die Sahaba sagten, das war das Weinen vergleichbar mit dem Weinen einer Kamelstute. Und der Prophet, er stieg dann von der Kanzel herunter, ging zu dem Ast oder zu diesem Palmzweig und tröstete es und umarmte es, bis es sich beruhigte. Und das ist etwas Lebloses, weswegen er sogar seine Predigt unterbrach. Es gibt zahlreiche Beispiele. Zusammengefasst können wir sagen, an diesen Beispielen kann man sich selbst messen. Man kann sich daran messen, wie man in dieser Situation reagiert hätte, wäre man in der gleichen Situation gewesen. Und dadurch weiß man, wie stark die eigene Barmherzigkeit im eigenen Herzen ausgeprägt ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Erfolg verleihen, diese Barmherzigkeit in unserem Herzen auszuweiten, sie auf die Gläubigen und auch andere Menschen um uns herum auszuweiten. Denn gerade wir befinden uns in einer Gesellschaft, in der die Barmherzigkeit des Islam besonders zum Vorschein treten muss. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch diesen Erfolg verleihen, diese Botschaft an die Menschen bringen zu können. Denn er ist derjenige, der dazu imstande ist, und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.